Erster in dieser Nacht konnte der König nicht schlafen, deshalb befahl er, das Buch mit den wichtigen Ereignissen zu holen, und man las es ihm vor. Zweiter darin stand geschrieben, wie Mordechai gemeldet hatte, dass zwei königliche Beamte, Bigthana und Teres, König Ahasveros töten wollten. Dritter der König fragte, was wurde Mordechai dafür an Ehre oder Belohnung gegeben? Seine Diener, die bei ihm waren, antworteten, ihm wurde nichts gegeben. Vierter der König fragte, wer ist im Hof? Gerade in diesem Moment betrat Haman den äußeren Hof des Palastes, weil er den König bitten wollte, Mordechai an dem Galgen aufzuhängen, den er für ihn gebaut hatte. Fünfter die Diener des Königs sagten ihm, Haman ist gerade im Hof. Der König befahl, er soll hereinkommen. Sechster als Haman hereinkam, fragte ihn der König, was soll man mit dem Mann tun, den der König ehren möchte. Haman dachte bei sich, wen sonst als mich möchte der König ehren? Siebter Haman antwortete dem König, wenn der König jemanden ehren möchte, achter soll man ein königliches Gewand bringen, das der König selbst getragen hat, und ein Pferd, auf dem der König geritten ist und das eine königliche Krone auf dem Kopf trägt. Neunter Mann soll das Gewand und das Pferd einem der wichtigsten Fürsten des Königs geben, damit dieser den Mann, den der König ehren möchte, damit anzieht und ihn auf dem Pferd durch den Stadtplatz reiten lässt und dabei ausruft, so wird dem Mann getan, den der König ehren möchte. Zehnter da sagte der König zu Haman, hol schnell das Gewand und das Pferd, genau wie du es gesagt hast, und tu das mit dem Juden Mordechai, der am Tor des Königs sitzt. Lass nichts von dem weg, was du gesagt hast. Elfter Haman holte das Gewand und das Pferd, zog es Mordechai an, ließ ihn auf dem Pferd durch den Stadtplatz reiten und rief vor ihm aus, so wird dem Mann getan, den der König ehren möchte. Zwölfter danach kehrte Mordechai zum Tor des Königs zurück. Haman aber eilte traurig und mit verhülltem Kopf nach Hause. Dreizehnter Haman erzählte seiner Frau Seres und allen seinen Freunden alles, was ihm passiert war. Da sagten seine Berater und seine Frau Seres zu ihm, wenn Mordechai, vor dem du jetzt schon verlierst, ein Jude ist, dann wirst du ihn nicht besiegen können, sondern ganz vor ihm fallen. Vierzehnter während sie noch mit ihm sprachen, kamen die königlichen Beamten und brachten Haman schnell zu dem Festmahl, das Esther vorbereitet hatte.